Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir bringen heute ein Hörspiel von Martin Bauch, das der Regisseur Sebastian Hocke inszeniert hat. Der Tod und die Kinder. Die Geschichte führt uns zurück in die Wendezeit. Damals waren die Protagonisten Kinder, beseelt von dem Wunsch, wie ihre christlich geprägten Eltern Widerstand zu leisten, gegen die da, gegen das System DDR. Als sich die Gelegenheit dazu ergibt, nimmt die Tragödie ihren Lauf. Die gute Tat voller kindlicher Revolutionsromantik führt in die Katastrophe. Ahnungsloses Vertrauen wird missbraucht. Gut gemeinte Zivilcourage kippt in Resignation, Depression und Autoaggression. Ziemlich erschrocken. Man bekommt ja auch erstmal einen Schreck, wenn man einen Brief von der Polizei bekommt. Und dann auch noch aus Berlin. Ich lege meine Sachen jetzt hier einfach so alle auf den Tisch. Ist das okay? Würde es jetzt hier länger dauern, oder? Da soll ich mich setzen. So. Was soll denn das Mikro hier? Nehmen wir das jetzt auf, oder was? Komm, 10 Jahre her, jetzt geht das Ganze schon wieder los. Katharina Kulper. K-U-L-P-E-R, wie man spricht. Und Katharina mit T-H. In der Vorladung stand, es würde um meine Schwester gehen, aber die habe ich seit 6 Jahren nicht gesehen. Ja, und ich habe auch damals alles gesagt, was ich weiß. Also was soll das jetzt hier? Fall Annika Göde. Was soll denn das heißen? Also, was für ein Fall? Haben Sie mich nicht verstanden? Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Es ist Ihr Job, sie zu finden, okay? Und ehrlich gesagt, es ist mir scheißegal. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wie die da auf mich gekommen sind. Deshalb habe ich mich ja auch gleich telefonisch gemeldet. Ich kenne gar keine Annika Göde. Also in Berlin, meine Eltern sind mit mir da vor 13 Jahren weggezogen. Wie soll das heißen? Sie haben nie unter unserem alten Namen nach ihr gesucht? Ja, dann wird es jetzt ja geklärt, oder? Kann ich jetzt ja gehen. Wirklich Besseres tun als diesen Scheiß hier. Gladius. Annika Gladius, natürlich kenne ich Annika. Wir waren damals auf derselben Schule und wir haben auch im gleichen Haus gewohnt und wir waren beste Freundin. Sie hatte diesen kleinen Bruder, Tommy, also Thomas eigentlich, der war eigentlich auch immer dabei. Wir haben ihn überall mit denen genommen, das war wie unser Maskottchen. Boah, wir haben eigentlich jeden Tag was gemacht. Am besten war es im Winter 88, 89. Ach, das war super, da haben wir uns... Wir haben uns wie so Helden gefühlt. Kleine Widerstandskämpfer. Mir war es immer zu einfach, ihr Verschwinden mit dem Tod unserer Eltern zu erklären. Ich meine, ich musste auch damit klarkommen. Einfach abzuhauen, als hätte es irgendwas geändert. Heute ist der 3.12.99. Ich bin Annika Gladius. Und das ist mein Videotagebuch. Dann haben sie das erste Video abgespielt. Der Fernseher stand bereits seit Beginn der Befragung mitten im Raum auf so einem Wagen. War mir erst gar nicht aufgefallen. Aber sie mussten ihn extra hergebracht haben, um mir dann die Videotagebücher zu zeigen. Das Bild war verrauscht und hat total geflackert, so als wäre es schon unzählige Male abgespielt worden. Ich hatte versucht, alles aufzuschreiben. Ich hatte alles gesammelt. Die Artikel und die Erinnerungen. Aber heute ist nichts mehr da davon. Ich musste sie verbrennen. Die ganze Geschichte. Diesmal ist also sicher, oder? Ist sie das? Sieht ganz anders aus, als ich sie in Erinnerung habe. Ich habe sie ja nie wieder gesehen, seit wir aus Berlin weggezogen sind. Und auch danach eigentlich kein Kontakt. Berlin war zu der Zeit sehr weit weg und heute ist es alles auch schon so lange her. Es scheint mich nicht sonderlich zu überraschen. Entschuldigen Sie, aber... Sie ist seit 6 Jahren verschwunden. Das letzte Mal, als ich bei Ihnen war, da sollte ich Ihre Leiche identifizieren. Hier, so eine Forderung, was auch das letzte Mal? Eine Mitleidsbekundung. Mit der Bitte, in die Gerichtsmedizin zu kommen. Entschuldigen Sie, aber... Wozu brauchen Sie meine Hilfe? Das ist alles so lang her. Ich meine, das war doch ein ganz anderes Leben. Ich habe Sie nicht mehr erkannt auf dem Video. Worum geht's denn hier? Vor 3 Jahren. Im Januar 98. Da kam ein Brief von ihr. Es war ein Abschiedsbrief. Soll ich jetzt überrascht sein? Es geht sie, verschwindet ohne ein Wort... Dann 2 Jahre später die Nachricht von der Polizei. Es ist eine Leiche gefunden worden. Und der Verdacht besteht, es könnte sich um Annika Göder handeln. Und dann steht man da, in der Gerichtsmedizin, wartet darauf, die tote Schwester zu sehen. Und dann ist sie es nicht. Und dann aus dem Nichts kommt die Nachricht. Ihr Abschiedsbrief. Es war ein Dienstag im Januar 98. Ich kam gerade aus der Schule. Wir hatten Sport in den letzten beiden Stunden. Ja, und ich habe die Post aus dem Briefkasten mit ins Haus genommen. Ich will mit all dem nichts mehr zu tun haben. Ich habe mich damit abgefunden, dass sie nicht zurückkommt. Also nein. Nein, es überrascht mich nicht. Es ist meine Schuld. Ich habe einen Wunsch in das Leben geschnitten und mich dabei selbst erwischt. Also sehe ich mich so, wie ich vermute, seit all den Jahren. Ich habe es im Rahmen gesteckt, ohne es zu bemerken. Dann griff die Flamme über und brannte alles raus. Es tut mir leid. Es darf nichts erhalten bleiben. Die Aufnahme vom 7. Oktober 2001. DDR-Geburtstag. Ich weiß bis heute nicht, ob das Zufall war, dass sie genau an diesem Tag... Aber die Aufnahme erklärt, warum es ein Fall für die Polizei war. Der kleine Raum ist total mit Rauch gefüllt. Es war kaum was zu erkennen. So dicht war der Rauch und auf Annikas verweintem Gesicht sieht man dann das Feuer flackern, während sie die Kamera da mit ihren zittrigen Händen hält und zu sprechen versucht. Und dann geht alles ganz schnell. Als sie die Kamera am Ende wegdreht, um sie abzuschalten, da wird das Bild für einen Augenblick gleißend hell. Es ist wie bei diesen Super-8-Filmen, wenn der Projektor anhält und die Lampe den Film erhitzt, um ihn dann in einem Lichtblitz auseinanderzureißen. Genauso wirkte das, als das Feuer vor die Kamera schlug und das Bild in den Flackern verschwand. Ich habe es im Brand gesteckt, ohne es zu bemerken. Dann griff die Flamme über und brannte alles raus. Es tut mir leid. Es darf nichts erhalten bleiben. Sie ist tot. Das ist... Wieso hat sie das getan? Ungeklärt? In der Akte steht doch, dass sie beim Feuer umgekommen ist. Sie konnten doch dieses verdammte Video aus der geschmolzenen Kamera retten. Also, was wollen Sie denn noch von mir? Was hat das mit mir zu tun? Da, okay. Das Video, der Tod auf Band. Sie wollen, dass ich Annika Göder identifiziere? Ja, sie ist es auf dem Video. Ja, es ist meine Schwester Annika Göder auf dem Video. Vor der Pause haben sie mir noch ein Videotagebuch gezeigt. Da verstand ich dann auch, dass Annika immer nur diese eine Kassette benutzt hatte. Sie musste sie immer wieder mit neuen Aufnahmen überspielt haben. Die waren alle durcheinander. 1999, 2001, 2000. Es gab keine Ordnung. Mal sah man die Bildfetzen alter Aufnahmen, während der Ton von der anderen lief. Mal fehlte das Bild für einige Sekunden komplett und nur ihre Stimme war zu hören. Wenn ich das heute so sehe, geordnet und in der richtigen Reihenfolge, dann erkennt man sogar ihre Hochs und Tiefs, die Monate da, in denen es ihr gut ging und die, in denen es ihr schlecht ging. Alle warten auf die Mondfinsternis. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es noch finsterer werden sollte. Die Welt hat ihre Richtung gewechselt. Sie dreht sich nicht mehr so, wie sie es sollte. Es fing ganz langsam an. Und dann stand sie still, als Mama und Papa starben. Aber das war erst der Anfang. Das Atemholen. Es war das erste Siegel. Aber die Finsternis kam erst danach. Und ich sah, als es auftat, das sechste Siegel. Da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der Mond wie Blut. Profil von ihr. Hansi, ich habe keine Ahnung, was sie von mir hören wollen. Wenn sie ist tot, verdammt. Hat sie sich eben selbst umgebracht. Das ist jetzt auch nicht mehr zu ändern, ob sie jetzt den Fall selbst gelegt hat oder nicht. Warum müssen sie immer weiter bohren? Warum können sie es nicht einfach ruhen lassen? Ich meine, wen interessiert es? Hat sie es vor ihm selbst gelegt? Ist nicht deine Schuld? Er ist schuld daran. Du hast nichts getan. Du hast nichts provoziert. Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe den roten Teppich ausgerollt. Ich habe die Einladung verschickt. Ich habe den Teufel zu Tisch gebeten. Und als ich es bemerkte, blieb mir das Vaterunser am Halse stecken. Wenn sie hoffen, dass sie es weiterbringt. Klar. Also, Sommer 89. Meine Eltern hatten nichts gesagt vorher. Ich wusste ja gar nicht, dass wir in Urlaub fahren würden. So konnte ich auch nichts in der Schule erzählen. Das war auch gut so. Vor 3 Jahren konnten sie ihre Stasi-Akten einsehen und... Also es war wirklich gut, dass ich nichts vorher wusste. Mein Vater Professor, meine Mutter Autorin. Es waren 3 ganze Kartons voll. Was ich darüber weiß. Das, was uns die Polizei damals gesagt hat. Es war ein Kellerbrand. Aber ihr müsst das doch alles in euren Akten haben. Ich meine, es war ja nicht selten. Es gab doch immer diese Schwellbrände in den Mülltonnen früher. Wegen der heißen Asche. Daran kann ich mich noch erinnern. Diesen Geruch in den Straßen. Besonders im Winter. Ja, genau wie an diesem Tag. Ich hatte mich von niemandem verabschiedet. Ich dachte, es würde ein ganz normaler Urlaub werden. Ich habe mich ja darauf gefreut. Ich dachte, wir fahren nach Ungarn und in 2 Wochen sind wir wieder zurück. Ich habe mich auf die Melonen gefreut, auf die Schwimmbäder, auf... Ja, und dann waren wir drüben und... Meine Eltern haben mir gesagt, dass... wir nicht mehr zurückfahren. Annika hat mich immer vom Kindergarten abgeholt, wenn sie von der Schule kam. Und so auch an dem Tag. Ja, wir hatten Nikolaus im Kindergarten. Ich glaube, sie im Hort auch. Na, jedenfalls kam sie ein bisschen spät und es war schon dunkel draußen. Der Kindergarten war nur ein paar Straßen von zu Hause entfernt. Und am Nachmittag saßen wir da am Fenster und haben gespielt. Als plötzlich diese riesengroßen Feuerwehrwagen vorbeifuhren. Papa hat dann schnell eine Stelle gefunden und Wir hatten im Januar 1990, hatten wir dann noch unsere Wohnung in Heidelberg. Meine Mutter hat dann da für die Zeitung gearbeitet erstmal. Danach hat sie auch ihre eigenen Sachen wieder geschrieben. Also sie haben probiert auf jeden Fall, dass alles so normal wie möglich läuft, aber irgendwie lief das halt trotzdem nicht. Und dann im Februar kam dann der Brief, in dem das von Annikas und Tommys Eltern stand. Der war von Freunden von meinen Eltern aus Berlin. In unserer Straße konnten wir gar nicht mehr richtig einbiegen, weil sie gesperrt war. Und da drei oder vier große Feuerwehrwagen standen. Wir waren beide nicht sehr groß und konnten natürlich nicht rüberschauen. Wir standen nur da, haben den Rauch gesehen und das Feuer gerochen und ich weiß noch, wie meine Mutter mir davon erzählt hat, an dem Tag, als der Brief kam. Sie hat gesagt, es gab ein großes Feuer und das ganze Haus ist abgebrannt. Manchmal denke ich, dass ich deshalb noch nicht zu Hause ausgezogen bin, weil ich meine, sie haben mich doch beschützt vor allem, was Annika und Tommy passiert ist, weil sie weggegangen sind. Meinen Sie nicht? Ich habe mich oft genug gefragt, ob es anders gewesen wäre. Ob ich damals gleich gewusst hätte, dass sie sich um mein Zuhause handelt, als ich die Feuerwehr gehört habe an diesem Nachmittag. Das fragt man sich doch, ob es irgendwas geändert hätte. Aber es hätte sich nichts geändert. Sie sind tot. Meine Eltern sind tot und Annika ist tot. Und ich hab's nicht begriffen. Nicht verstanden damals. Annika schon. Aber ich stand nur da und hab die Feuerwehr bewundert. Diese verdammte Feuerwehr. An einigen Tagen denke ich, es wäre alles anders gekommen, wenn ich nur dankbarer gewesen wäre. Damals im Verhör, als sie mir diese Aufnahme vorgespielt haben, dachte ich für einen Augenblick, sie wäre noch da. Also nicht tot. Sie war so lebendig. Aber das war im Dezember 99. Es war ja eins ihrer ersten Videotagebücher. Dankbar für den neuen Namen und die neue Familie. Ich denke dann immer, es hätte irgendetwas geändert. Ich denke dann immer, es hätte den ganzen Lauf verändert. So, Annika zog mich irgendwann weiter. Sie ging zu einem Polizisten. Der hörte ihr aber gar nicht zu und schickte sie weiter. Also suchte sie sich einen anderen Erwachsenen. Eine Frau mit einem langen, hellen Mantel. Mit der redete sie dann eine Weile. Ihre Eltern? Da weiß ich nicht viel. Also, ich war immer gern bei ihr zu Hause. Ihre Eltern waren noch relativ jung, also jetzt im Gegensatz zu meinen Eltern. Ihr Vater hat in einem Buchhandel gearbeitet, wir haben da manchmal gespielt, also zum Verstecken zwischen den Regalen und irgendwie sowas. Ich weiß nicht, irgendwie waren ihre Eltern wie so bunte Vögel, also auf jeden Fall, sie waren irgendwie unkonventionell für die DDR. Ihre Mutter hat auch in der Kirche gearbeitet. Haben Sie da einen bestimmten Verdacht in der Richtung? Die Frau ging dann und kam nach einer Weile wieder mit einem anderen Polizisten, der uns dann auf die Wache brachte. Da wusste man noch nichts, glaube ich. Jedenfalls sagte niemand irgendwas über unsere Eltern. Zu der Zeit dachten sie auch noch, alle wären rausgekommen. Oder noch auf der Arbeit gewesen, als das Feuer anfing. So habe ich das Protokoll jetzt richtig zitiert, ja? Gut. Sogar später hätte alles anders kommen können. Einmal in der Schule fehlen, einmal die Hausaufgaben ignorieren, einmal ein anderes Thema bekommen, einmal nicht die Zeitung kaufen, einmal nicht die Wahrheit erfahren. Einmal am Abend beten. Herr, verzeih, wo ich dich habe betrübt. Herr, verzeih, wo ich dich nicht genug geliebt. Nur ein kleiner Schritt in die andere Richtung. Und ich hätte nichts erfahren. Und ich hätte ein normales Leben gehabt. So normal, wie es geht ohne Eltern. Aber immerhin ein Leben. Aber alles war vorgezeichnet. Und wir mussten nur noch hineintappen. Nichts ist zufällig passiert. Und wir hätten auch nichts dran ändern können. Meine Eltern haben sich oft gestritten in der Zeit nach der Wende. Sie bekamen viel Post von Freunden und dann haben sie sich gestritten, ob es richtig war, wegzugehen. Also auch nachdem der Brief aus Berlin mit der Nachricht von dem Feuer kam. Ja, sie suchten nach Verwandten. Aber unsere Tante, also die Schwester meiner Mutter, ist mit den Kindern in den Westen gegangen. Niemand wusste, wo man sie suchen sollte. Also das hat man uns jedenfalls so erzählt. Es war eine komische Zeit damals. Hören wieder Vereinigung und so, das gab es ja noch nicht. Wer weiß, ob sie überhaupt gesucht haben. Aber vielleicht haben sie auch gefunden. Und sie wollte uns nicht. War vielleicht auch besser so. Mein Vater wollte weg aus der DDR. Meine Mutter wäre geblieben, also gerade 1989. Sie hatten das ja alles mitbekommen mit Gorbatschow, wie das alles da in Bewegung kam und so. Und sie hätte mal gesagt, sie hätten halt nicht einfach gehen dürfen, weil man hat ja Verantwortung für sein Land und für den Menschen. Und mein Vater hat dagegen dann gesagt, er will nicht, dass es noch schlimmer wird. Also er wollte uns beschützen. Am 12. Februar 1990 kam er dann zur Pflegefamilie. Die ganzen Formalitäten, das ging alles ziemlich schnell, glaube ich. Und dann saßen wir da. Am Küchentisch bei Benno und Moni. Das weiß ich noch. Sie hatten Apfelkuchen gemacht. Apfelkuchen und Kakao. Ja, und dann... Dann hießen wir eben Goethe. Obwohl wir keinen Kuchen wollten. Oder einen neuen Namen. Dabei war das Beste, was uns passieren konnte. Ja. Meine Mutter fand aber, dass er ein Feigling ist, der einfach davongelaufen ist, als man hätte sich widersetzen müssen. Und mein Vater sagte dann immer, sie soll sich mal hören, sie ist doch nur wütend, weil sie nicht dabei gewesen ist. Weil sie jetzt das Gefühl hat, nichts Bedeutendes getan zu haben in ihrem Leben. Und dann hat sie ihn geschlagen. Eine Ohrfeige. Und dann noch eine. Ja, war es immer zu einfach, ihr Verschwinden mit dem Tod unserer Eltern zu erklären. Ich meine, ich musste auch damit klarkommen. Einfach abzuhauen, als hätte es irgendwas geändert. War doch klar, dass sie nie drüber wegkommt. Und dann dieser ganze Religionsscheiß. Als hätte Gott damit irgendwas zu tun. Man muss ja wohl kein Sherlock Holmes sein, um zu sehen, dass es kein Zufall sein kann, dass sie beim Feuer umkommt, genau wie unsere Eltern. Wenigstens darauf seid ihr doch schon selbst gekommen, oder? Er ist immer ganz ruhig geblieben und sagte, er wüsste, wozu die fähig sind. Ihn hätten sie ja auch schon aus dem Hörsaal geholt, auch wenn es angeblich wegen Kollegen oder Nachbarn war. Wir mussten da weg, sagte er dann. Wir hätten nicht länger bleiben dürfen. Man konnte ja nicht wissen, dass sie irgendwann einknicken. Es hätte ganz anders ausgehen können. Ja, sagte meine Mutter dann mit dem Brief in der Hand. Wie das ausgehen kann, das sehen wir ja jetzt. Wir hätten nicht einfach gehen dürfen. Früher dachte ich immer, sie wären für eine gute Sache gestorben. Unbekannte Helden, die für die Zukunft gekämpft haben. Was man eben so glaubt als Kind. Sie haben sich ja oft getroffen in der Kirche und haben diskutiert. Sie haben uns mitgenommen und sie waren so glücklich in diesem Herbst. Sie dachten ja, sie hätten die Welt verändert. Dachten ja viele, was Menschen eben so glauben. Was soll das heißen? Kein Unfall? Das fällt euch jetzt? Nach 12 Jahren ein? Vielleicht war es kein Unfall. Meine Mutter hat das zu meinem Vater gesagt, an dem Tag, als sie ihre Stasi-Akten zum ersten Mal durchgeschaut haben. Sie hat gesagt, vielleicht waren die so verzweifelt, dass sie sogar Häuser angesteckt haben. Nur um ihren Staat nicht zu verlieren. Die haben solche Sachen schon früher gemacht. Du kennst die Geschichten, du weißt, wozu die fähig waren. Ihr lasst mich hier 2 Stunden lang alles auffüllen, um mir dann zu erzählen, dass meine Eltern durch Brandstiftung umgekommen sind? Ist es euer Ernst, ja? Und warum glaubt ihr mir das erzählen zu müssen? Hä? Ändert das jetzt irgendwas? Hier irgendwas? Drehen wir die Zeit jetzt einfach zurück, oder was? Fuck! Sie haben da also auch schon dran gedacht, dass ihre Eltern... Na, dass der Brand kein Zufall war. Ich soll mich beruhigen? Klar, ich bin ganz ruhig. Reg mich doch nicht auf, dass ich nach 12 Jahren plötzlich erfahre, dass meine Eltern durch Brandstiftung ums Leben gekommen sind. Aber wisst ihr, was mich aufregt? Dass ihr Arschlöcher glaubt, mir das mitteilen zu müssen. Was ändert es? Ich hab's damit abgeschlossen, verdammt. Ich will es nicht wissen. Es ist vorbei, Vergangenheit. Ich will davon nichts wissen. Scheiße! Sie wissen, wer es war. Scheiße! Ihr könnt mich alle mal. Euch kam es doch eh gegen das aus wie ein Unfall, oder? Die waren doch damals alle bei der Volkspolizei. Scheiße! Nur weil ihr die Mikros heute nicht mehr verstecken müsst, ändert das gar nichts, okay? Gar nichts! Mit der Stasi habt ihr unter den Deckel gesteckt! Ihr Wichser! Scheiße! 10 Jahre! Los! Die Beamten arbeiteten verbissen ihren Fragenkatalog ab. Sie hatten viele Fragen nach jedem Videotagebuch. Und jedes warf Fragen auf und kaum einen. Es gab Antworten. Ich hatte aber nie an einen Unfall geglaubt. Auch wenn ich es dir nie gesagt habe, Tommy. Ich habe es jedenfalls nicht dem Zufall zugetraut. Ich traute es nur denen zu. Die haben sie immer gesagt. Denen macht es nichts aus. Die glauben an etwas anderes. Das habe ich aber auch erst später verstanden, wer die waren. Und dann habe ich bemerkt, dass es dich schon gar nicht mehr gab. Die haben sich nur noch in ihren Bunkern und Kellern und Verhörzimmern versteckt, als die Grenzen offen waren. Die hatten nur noch Angst. Aber mit Feuer gespielt, das haben sie nicht. Noch mit ihnen unterhalte? Oder mich entschuldige? Sie wusste, dass es Brandstiftung war. Und dass es nicht die Stasi war. Sie hat sogar gewusst, wer es getan hat, oder? Wir sind in einer heilen Welt groß geworden. Es gab keine Kriege. Es gab keine Anschläge, keine Morde, keine Vergewaltigung. In der heilen Welt der DDR gab es sowas nicht. Solche Dinge gab es woanders auf der Welt. Nur nicht bei uns. Das dachten wir. Sie haben uns die Augen und Ohren so gut es ging kopiert. Nur damit wir ihnen die heile Welt abkaufen würden. Ihr wisst doch viel mehr als ich. Ein Profil von ihr, dass ich nie lache. Also was wollt ihr noch von mir? Was soll ich euch noch erzählen? Damit unser aller Tag irgendwie noch ein bisschen schöner wird. Hä? 7 Morde. Ohne dass ihn jemand in Verdacht hatte. Dabei wurde er oft verhaftet, saß im Gefängnis wegen Körperverletzung und Vergewaltigung. Vielleicht dachte sogar die Volkspolizei, dass es so etwas in ihrer DDR nicht gäbe. John Wayne Gacy. Ted Bundy. Robert Picton. Patrick Wayne Kearney. Die Du bist doch bloß weit weg. 7 Morde. Mama und Papa waren bloß 2 davon. Wir wussten ja noch nicht mal, dass es Serienmörder gibt. Wir mit unseren kopierten Köpfen. Wir Kinder. Was wir als Kinder gemacht haben? Wir haben alles gemacht, glaube ich. Also wir sind durch die Parks gestreunt, haben Buden gebaut und... Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Wissen Sie, wie oft ich von der Polizei befragt wurde, nachdem Annika verschwunden ist, hä? Also. Sie war einfach verschwunden, ohne ein Wort. Morgens war sie einfach nicht mehr in ihrem Zimmer. Sie hat sich nicht mal richtig verabschiedet. Ich meine, unser Verhältnis war da schon nicht mehr so eng. Aber, zu Benno und Moni, ja, mit denen kam sie nie so richtig klar. Na, irgendwann haben wir dann halt den Dachboden entdeckt. Also wir haben ja alle im selben Haus gewohnt und unsere Eltern hatten dann die Schlüssel für da oben und da haben wir dann unser Hauptquartier aufgeschlagen und dann allen möglichen Krempel da hochgeschleppt. Also Radio, Decken klar und Poster für die Wände, haben alles voll gekleistert. Und ach, da war sogar diese Toilette, die war auch offen. Und eigentlich, wir hatten, in den Wohnungen waren ja zu der Zeit schon alles eigene Bäder, aber da gab es halt trotzdem noch die Toiletten im Treppenhaus. Da hatten wir halt auch eine. Ja, Benno und Moni sind unsere Pflegeeltern. Ich habe mich da wohlgefühlt. Es war ein Neuanfang. Jedenfalls, ich sollte sie wecken gehen, weil sie nicht zum Frühstück kam. Aber sie war nicht da. Die meisten ihrer Sachen waren auch weg. Ich weiß noch, der Kleiderschrank. Der war ganz leer. Ja, das ganze Zimmer, es war sehr ordentlich. Also nicht so, als hätte sie es überstürzt verlassen. Thomas Runk wurde am frühen Nachmittag des 28. Februar 1995 verhaftet, nachdem er am Morgen Gabriela Poppe vergewaltigt und erwürgt in ihrer Wohnung zurückgelassen hat. Thomas Runk hat bis zu seiner Verhaftung 7 Menschen ermordet und 9 weitere Personen vergewaltigt oder verletzt. Naja, und dann im Dezember, das war kurz vor Weihnachten, da haben wir, also wir hatten uns eigentlich geschworen, dass wir das niemals jemandem erzählen, aber da haben wir einen Flüchtling versteckt. Politischen in der DDR. Ich sehe mich immer noch an dem Schreibtisch sitzen. In dem Kinderzimmer, das nicht mein Kinderzimmer war. Wir sollten einige Zeitungen miteinander vergleichen. Die stilistischen Mittel. Sprache. Layout, Farben. Die Sache mit dem Schreibtisch, den fanden die Polizisten damals eigenartig. Ich meine, es müsste doch alles nur in Unterlagen stehen, oder nicht? Da lagen 11 oder 12 Zeitungen. Wir kamen gerade aus der Schule und er hatte sich im Toreingang versteckt. Annika hat ihn dann gleich gefragt, was er da macht und da hat er gesagt, dass er sich vor der Polizei versteckt. Dann hat Annika mir ins Ohr geflüstert, dass sie genau das von ihren Eltern gehört hat. Also wenn die darüber geredet haben, naja, über die Leute, die sich halt vor der Polizei verstecken. Und Annika hat gesagt, die haben dann halt drüber diskutiert, ob man denen helfen soll, weil man ja selber Familie hat und wenn das rauskommt und so. Und dann hat ihr Vater aber gesagt, dass man mutig sein muss und auch wenn es gefährlich ist, muss man zu seinen Überzeugungen stehen. Also dafür kämpfen, wie jetzt Niemöller, Bonhoeffer, die Weiße Rose, Schindler. Und dann haben wir den Mann versteckt. Und dann hatte ich alle Zeitungen vor mir. 21 Zeitungen. Die guten und die bunten, die lokalen und die bundesweiten. Und ich suchte nach einem Thema, über das sie alle berichteten. Aber das, was ich fand... Thomas Runk. Plötzlich war ich zur Mörderin geworden. Wir alle waren das. Plötzlich war ich zur Mörderin geworden. Wir alle waren das. Und sie sieht uns dabei direkt an, genau in die Kamera. Als würde sie uns ansprechen, als wüsste sie, dass wir das sehen werden. Naja, vielleicht wollte sie das ja auch in diesem Augenblick, obwohl sie später alles daran getan hat, das zu verhindern. Ja, dann. Dann wird das jetzt ja auch geklärt, oder? Dann hatte meine Schwester die Zeitungen. Und in den Zeitungen hat sie gelesen, dass Thomas Rung unsere Eltern getötet hat, oder? Dann hat sie gelesen, dass Thomas Rung das Feuer gelegt hat. Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja? Dann vielleicht hätte ich mir auch damals eine Zeitung kaufen sollen, oder? Dann, ja, dann hätte ich früher erfahren, dass er unsere Eltern verbrannt hat, oder? Dann hätte ich früher erfahren, wer Thomas Rung ist. Und ich jetzt hier von euch. Wir kamen uns vor wie Detektive, wie echte Helden. Wir haben Essen auf den Dachboden geschmuggelt und noch mehr Decken. Und Annika meinte dann, wir sollen so wenig wie möglich über ihn wissen, damit wir halt später nichts verraten können, wenn man uns zum Verhör holt. Und wir wussten noch nicht mal seinen Namen. Ändert es irgendwas? Ich meine, ändert es irgendwas? Für mich? Für mich? Dann war es halt nicht die Stasi. Gut, dann war es halt nicht die Stasi. Dann war es halt Thomas Rung. Und macht es sie jetzt wieder lebendig? Denkt ihr das? Dass ich mich jetzt gut fühle? Oh Gott, was seid ihr für Idioten? Scheiße, das macht sie auch nicht wieder lebendig, okay? Es war der tollste Winter. Also wir waren wirklich kaum spielen. Wir haben die ganze Zeit geplant und Geheimschriften ausprobiert und uns für unsere Eltern halt Ablenkungen und Ausreden einfallen lassen und so. Tommy hat dann immer die Kekse nach oben gebracht, aber irgendwann dann, also als es Frühling war, der war verschwunden. War dann auch einfach irgendwann verschwunden. Erinnert ihr euch? Einige Gesichter vergisst man nie, oder? Als sie das Tagebuch damals abgespielt haben, bekam ich kaum noch Luft. Dieses Bild. Annika hält es ja direkt in die Kamera mit ihren zittrigen Händen. Dieser vergilbte Zeitungsartikel mit dem Bild von ihm, das war. Die ganzen Erinnerungen kamen mit einmal wieder und waren plötzlich falsch. Stimmt nicht mehr. Im gleichen Augenblick fügte sich alles zusammen und überschlägt sich im Kopf, weil wir in diesem Moment zu Mördern werden. Erinnert ihr euch? Einige Gesichter vergisst man nie, oder? Wir dummen, dummen Kinder. Wir haben niemandem mehr das gesagt. Wir sind Widerstandskämpfer, dachten wir. Vergebt uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und unser täglich Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Nein, aber das. Das ist Thomas Rung? Aber das ist der Mann, den wir. Vielleicht meinen sie irgendwelche Freundinnen. Keine Ahnung. Annika hatte damals diese Freundin. Kathi hieß sie. Die wohnte halt in unserem Haus und die war gleich alt und ging in die gleiche Klasse. War Die wird sie wohl meinen. Vielleicht noch irgendeine andere. Aber Kathi ist dann mit den Eltern in den Westen gegangen. Noch vor der Wende. Die hieß Kulpa, glaube ich. Kathi Kulpa. Vielleicht kann die mehr dazu sagen. Ich dachte, wir haben uns gefühlt wie in einem Agentenfilm und wir waren die Guten. Ich meine, wir waren doch nur Kinder. Es tut ihnen leid. Mir auch. Ich muss das nicht nochmal lesen. Sie hat es die ganzen Jahre gewusst. Immer wenn sie uns mitgenommen haben, zu ihren Treffen mit den anderen Familien und Kindern und dann diskutierten über die DDR, dass man was tun müsste, dass man mutig sein muss, dass wir diejenigen sind, die handeln, dass man nicht einfach wegsehen darf. Da wollte ich das auch. Ich wollte helfen. Ich wollte mutig sein, wie die Widerstandskämpfer. Deshalb habe ich sie überzeugt. Ich habe Kathi überredet und Tommy. Der war noch so klein. Tommy darf das nicht erfahren. Sie dürfen ihm die Videos nicht zeigen. Das Feuer, Annika wollte... Annika wollte nicht, dass irgendwas erhalten bleibt. Das Band, sie wollte nicht, dass es irgendjemand erfährt. Wir sollten es nicht erfahren. Und Tommy, der sollte... Ich habe keine Zukunft mehr. Wie haben sie uns geraubt, als wir mit Decken und Stühlen auf den Dachboden geschlichen sind? Wir dachten, wir retten ein Menschenleben. So wie ein Oskar Schindler. Er hat sie alle vor dem Tod bewahrt. Aber wir haben den Tod bewahrt. Wir haben ihn aufgepäppelt und stark gemacht. Sie dürfen es nie erfahren. Zu spät? Haben sie ihn befragt? Ist er hier? Ist Tommy hier? Haben Sie mit ihm gesprochen? Haben Sie ihm die Bänder gezeigt? Wo ist er? Ich bin Annika Gladys und ich habe 7 Menschen ermordet. Ich habe sie erstickt, erdrosselt, zu Tode geprügelt. Ich habe sie ertränkt. Und ich habe meine Eltern verbrannt. Ich habe es allein getan. Ich hatte keine Helfer. Glaubt mir. Glaubt mir her. Vergib mir Schuld. Glaubt mir her und hab Geduld. Tommy hat den meinen Namen verraten, richtig? Protokoll hier ist 3 Monate alt. Das war kurz vor Weihnachten. Sie haben mich nur deshalb vorgeladen, richtig? Weil er nicht mehr helfen kann. Weil er nicht mehr da ist. Ihr habt ihm das alles gezeigt. Und dann einfach gehen lassen. Ihr habt ihn auf dem Gewissen. Ihr hättet Tommy niemals befragen dürfen. Seine Schwester hat ihr Leben dafür gegeben, dass er nichts von der ganzen Sache erfährt. Und ihr... Jetzt hat sie auch noch ihren Bruder auf dem Gewissen, nur weil ihr nicht aufhören konntet zu fragen. Wieso habt ihr nicht aufgehört? Wir waren nur Kinder. Wir wussten es nicht besser. Wir dachten noch etwas Gutes zu tun. Ja, vielleicht haben uns die Umstände so handeln lassen, aber unsere Schuld kann uns das nicht nehmen. Ich bin eine Mörderin. Das ist die ganze Wahrheit. Und ich habe jetzt alles ganz nah bei mir. Von meiner Wohnung hier kann ich die Stelle sehen, an der unser altes Haus stand. Jetzt ist da ein Spielplatz. Und auf dem Weg zur Uni komme ich an dem Friedhof vorbei, auf dem Thomas liegt. Es ist alles ganz nah. Der Tod und die Kinder. Ein Hörspiel von Sebastian Hocke und André Tschitschil. Nach dem gleichnamigen Kurzdrama von Martin Bauch. Die Rollen und ihre Darsteller. Katharina Kulpa, Annika Ernst. Thomas Göde, Tim, Oliver Schulz. Annika Gladius, Arne Müller. Aufnahmeleitung und Regieassistenz, Inga Tietzel. Produktionsleitung, Inga Köhler.